Ich rauche den Bubi und fahre zu dir in dem Skoda. Rim, rim. Ich sippe Champagner und Lean und du von ja etwas Soda. Shish. Ich bleibe stabil, stabil. Roll mir nen Joint oder Blunt. Ich bin der Boss, Boss. Und in jeder Hood sehr bekannt. Famous. Polizei, Streifen, Wagen machen um mich einen Bogen, denn ich schieß sie sonst an. Beschützt mit meinem Leben meine Drogen. Bang, bang. Ich trage Gold, Gold überall. Es schützt mich vor Kugeln von Gegnern. Shish. Guck auf die Uhr. Es ist Zeit, einen zu petern. 420. Du hast keine Zeit. Na, ich hab davon unendlich. Skr. Denn jedes kleine Kind weiß, dass Zeit Geld ist. True. Die Gang hat Kusch. Holy Kusch. Wir smoken's in einem Stuhlkreis. Burr. Was du weißt, huh? Ist, ich finde meinen nicen Schuh nice. Nice. Denn er sieht gut aus. Gut. Gut wie die Groupies, die ich ficke. Gut. Gut. So wie der Kaba, den ich sippe. Ich steh auf Butts und auf Butts. Verstehst du, was ich damit meine? Got it. Mein Safe sieht aus wie der von Dagobert Duck, nur ist er gefüllt mit lila Scheinen. Purple. Ich fude viel, viel, viele Chicken Wings. Miam, miam. Ich fude many, many, many Chicken Wings. Miam, miam. Ab und zu auch ein paar Nuggets. Du kommst schnell beim Sex und ich schnell in meiner Karre. Rim, rim.